Es ist keiner. Rede des toten Christus vom Weltgebäude herab, dass kein Gott sei. Aus Blumen, Frucht und Dornenstücke oder Ehestand, Tod und Hochzeit des armen Advokaten Siebenkäs. Der ganze Schatten jedes Toten erbebte, nicht bloß die Brust allein. Und einer um den anderen wurde durch das Zittern zertrennt. Christus fuhr fort, ich ging durch die Welten. Ich stieg in die Sonnen und flog mit den Milchstraßen durch die Wüsten des Himmels. Aber es ist kein Gott. Ich stieg herab, soweit er Sein seine Schatten wirft, und schauerte in den Abgrund und rief, Vater, wo bist du? Aber ich hörte nur den ewigen Sturm, den niemand regiert, und der schimmernde Regenbogen aus Wesen stand ohne eine Sonne, die ihn schuf, über dem Abgrunde und tropfte hinunter. Und als ich aufblickte zur unermesslichen Welt, nach dem göttlichen Auge, starrte sie mich mit einer leeren, bodenlosen Augenhöhle an. Und die Ewigkeit lag auf dem Chaos und zernagte es und wieder keuete sich. Schreiet fort, Misttöne. Zerschreiet die Schatten, denn er ist nicht. Die entfernten Schatten zerflatterten wie weißer Dunst, den der Frost gestaltet im warmen Hauche zerrinnt, und alles wurde leer. Da kamen, schrecklich für das Herz, die gestorbenen Kinder, die im Gottesacker erwacht waren, in den Tempel und warfen sich vor die hohe Gestalt am Altare und sagten, Jesus, haben wir keinen Vater? Und er antwortete mit strömenden Tränen, wir sind alle Waisen, ich und ihr, wir sind ohne Vater. Da kreischten die Misstöne heftiger, die zitternden Tempelmauern rückten auseinander und der Tempel und die Kinder sanken unter. Und die ganze Erde und die Sonne sanken nach und das ganze Weltgebäude sank mit seiner Unermesslichkeit vor uns vorbei. Und oben am Gipfel der unermesslichen Natur stand Christus und schauerte in das mit tausend Sonnen durchbrochene Weltgebäude herab, gleichsam in das in die ewige Nacht gewühlte Bergwerk, in dem die Sonnen wie Grubenlichter und die Milchstraßen wie Silberadern gehen. Fünfte Abschweifung über Bier. In Bayreuth verkaufen sie jetzt ein Jean-Paul-Bier. Das macht insofern keinen Unsinn, als Alkohol und vor allem Bier für diesen Dichter eine Bedeutung im kreativen Prozess hatte. Er tauft es zärtlich Heilmittel, Herbsttrost, Magenbalsam, Gehirnkitzel oder vorletzte Ölung. Der Versorgung und Bevorratung mit gutem Bier gilt eine beständige Sorge, dokumentiert etwa in Briefen an seinen Freund Emanuel Osmund, der ihm hier behilflich sein muss. Die Standortwahl Bayreuth scheint sich auch des für ihn zuträglichen Biers zu verdanken. Es schmeckt ihm schon als Frühstück. Im Laufe des Tages fließt dann eine Art Cocktail in die Blutbahn des Dichters. Es ist jedenfalls sicher so, dass er von morgens an trinkt. Und zwar macht sich da genaue Pläne, was er trinkt. Er trinkt nicht einfach irgendwas, sondern es muss also Wein sein, Bier erst zu bestimmten Zeiten, weil es eher dämpft. Also Wein macht eher kreativ. Er verwendet auch bestimmte Liköre. Übrigens auch Opiate, nicht? Aus der Laudanum beispielsweise. Das sind alle Strategien für das Arbeiten in bestimmten Phasen des Tages. Gerade das Bier wirkt also nicht vor allem zur Befeuerung, sondern im Gegenteil, als sedativ sozusagen überschießend kreativer Wort- und Bilderfluten. Unter der Hirnschale dieses schöpferischen Riesen scheint es zu regelrechten Synapsengewittern gekommen zu sein. Da musste wohldosiert gelöscht werden.